liebte jemanden, als er in mein Leben trat und habe mich in ihn verliebt sofort. Ich werde nie aufhören, ihn zu lieben. Chase the silver sun forever young.